wolltest hier weg und abhalten davon. Konnte ich dich nicht damals wie heute. Derselbe Grund, es war kein Land in Sicht. Und ich schließe die Augen, denke an dich und wie es ohne dich ist. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, dort, wo du jetzt bist. Wohin mit jedem Schritt, was mir bleibt, ich nehme es mit. Und ich seh den Himmel an, weil ich nicht vergessen kann. Es war immer da und wir müssen erkennen, du hast dich so entschieden. Was dir gefehlt hat, kam nicht mehr an. Du sehntest dich nach Frieden. Und ich schließe die Augen, weiß irgendwie, muss es weitergehen. Soweit es auch scheint, ein Leben reicht nicht, um es zu verstehen. Wohin mit jedem Schritt, was mir bleibt, ich nehme es mit. Und ich seh den Himmel an, weil ich nicht vergessen kann. Ich nicht.